HR2 Kultur. Archivschätze. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich soll oder vielmehr ich darf Ihnen ein bisschen was erzählen über die Persönlichkeit, über die Privatperson des Jubilars von heute, des 80-jährigen Thomas Mann, meines lieben Vaters. So klingt Erika Mann. Sie war Schriftstellerin, Reporterin und ausgebildete Automonteurin, die erfolgreich Autorennen fuhr. Diese couragierte Frau stelle ich Ihnen heute vor. Mein Name ist Christiane Kreiner. Mit ihrem Bruder Klaus Mann reiste sie in den 1920er Jahren um die Welt und zurück in München gründete sie unter anderem mit ihrer Lebensgefährtin Therese Giese das Kabarett Pfeffermühle. Erika Mann emigrierte 1933 mit ihrer Familie in die Schweiz und 1937 in die USA. Ab Ende 1945 berichtete sie als Reporterin von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und sie darf als einzig weibliche Korrespondentin das Kriegsverbrechergefängnis besuchen. 1952 kehrte sie mit den Eltern Katja und Thomas Mann zurück nach Europa und arbeitete als Sekretärin und Beraterin ihres Vaters. Nach dem Tod von Thomas Mann betreute sie dessen Nachlass. Morgen würde sie 120 Jahre alt. Ein Grund, diese Frau zu feiern. Am 9. November 1905 wurde Erika Mann in München geboren. 2025 ist auch ein Jubiläumsjahr für Erikas Vater, für Thomas Mann. Hören Sie in der nächsten Stunde Erika Mann im O-Ton sprechen, zuerst in einem Radiovortrag aus dem Jahr 1955, in der Erika Mann über die Persönlichkeit ihres Vaters spricht, und dann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1958, in der Erika Mann und Theodor W. Adorno über die Zeit der Emigration berichten. Aber zuerst Erika Mann im Jahr 1955. Dass er nun 80 sein soll, ist an sich eine Angelegenheit, die ich kaum begreifen kann, aber da ist sie und ich muss sie also glauben. Seltsam ist ja außerdem, wie jahrelang so ein Mensch in ziemlicher Stille vor sich hin arbeitet und wie ein doch mehr oder weniger, man kann nicht sagen zufälliger Tag, aber ein Tag, der doch in sich nicht anders ist wie jeder andere, ihn plötzlich an das grellste Licht der Öffentlichkeit zerrt, wie also von allen Seiten die Fernsehapparate und die sogar die amerikanischen Crews herüberkommen aus New York und was sich da also alles an Festlichkeiten abspielt und wie der Mann seinem Alltag und seinem normalen Leben für eine ganze Weile also völlig entfremdet und entzogen wird. Es ist der Alltag, es ist sein Arbeitstag, von dem ich Ihnen eigentlich sprechen möchte, damit Sie einen Begriff bekommen, wie er arbeitet, wie er lebt. Erstens einmal, er lebt, um zu arbeiten. Sein Tag sieht folgendermaßen aus. Er steht auf um 8 Uhr früh, nimmt seinen frühen Kaffee ein, einen leeren Kaffee, zusammen mit meiner Mutter. Dann zieht er sich an, sorgsam, langsam, rasiert sich. Um 9 Uhr, bereits im Anzug, mit Krawatte und allem Zubehör, sitzt er wiederum mit meiner Mutter im Esszimmer. Für den frühen Kaffee gibt es das kleine Frühstückszimmer. Das Frühstück aber findet bereits im Esszimmer statt. Und das geht bis 9:30 Uhr. Dann von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Das sind seine eigentlichen, seine wichtigsten Arbeitsstunden. Die Stunden nämlich, die er dem laufenden Hauptwerk zuwendet. Während dieser Stunden wird er nicht gestört, darf er unter keinen Umständen gestört werden. Kein Ferngespräch, kein plötzlicher Besucher und wenn er weiß Gott, wie wichtig wäre, darf vorgelassen werden. Keiner von uns würde es sich einfallen lassen, zu diesen Stunden sein Arbeitszimmer zu betreten und da schreibt er am Hauptwerk. Um 9:30 Uhr geht er spazieren, mit Hund, wenn möglich mit meiner Mutter, seiner Frau Katja. Um 2:30 Uhr gibt es Mittagessen. Um 2:30 Uhr setzt er sich hin zur Lektüre meistens zu dem, was er einschlägige Lektüre nennt. Das heißt, einschlägig in das laufende Hauptwerk. Wenn er also, als er am Zauberberg arbeitete, hatte er unendlich viel medizinische Dinge zu lesen. Und als er am Josef arbeitete, theologische und so weiter. Also diese einschlägige Lektüre, das Quellenstudium, wird es nachmittags vollzogen. Wobei es niemals vorkommt, dass er bereits am nächsten Tag das in seiner Hauptarbeit verwendet, was er am Tag vorher etwa gelesen hat. Er braucht immer längere Zeit, um das, was er studierend in sich aufgenommen hat, so zu verarbeiten, dass er es künstlerisch transponieren kann und dass es nicht mehr wie angelerntes Studium da wirkt, sondern organisch in das Kunstwerk sich einfügt. Wie dem sei, er liest, hält dann merkwürdigerweise, anders wie andere Leute, seine Siesta von 4:15 halb fünf bis halb sechs, trinkt dann Tee und dann kommt für ihn die ärgste Stunde des Tages, 1,5 Stunden, nämlich die Korrespondenz. Die Korrespondenz ist uferlos, wobei es besonders betrüblich für ihn ist und er es offenbar nicht ändern kann, dass es ihm so sehr schwer fällt, einen Brief, den dümmsten Brief, nicht zu beantworten. Abendessen, 7:30, dann normalerweise fast immer Musik, das heißt Plattenkonzert. Und zwar hat er da sehr seine Lieblinge, deutsche Lieder stehen sehr weit oben auf der Liste, Wagner, die große Liebe seiner Jugend, steht noch immer recht weit oben, aber natürlich Mozart, Bach, alles, was schön und gut ist, und wir konzertieren eine ganze Weile am Abend, ehe er sich wieder der Lektüre zuwendet. Und diesmal, da es nun spät und er schon müde ist, nicht mehr der sogenannten einschlägigen, sondern er liest also nun Neuerscheinungen oder das, was er liebt, immer wieder Tschechow, immer wieder Fontane, immer wieder Tolstoi und immer wieder Goethe. Das ist also sein Tag, sein Normaltag, sein Arbeitstag. Über seine Methode der Arbeit ist hauptsächlich zu sagen, dass er sehr langsam, aber ungemein stetig vorgeht. Er schreibt täglich, durchschnittlich, nicht mehr als 2 Seiten. Aber wenn man das jeden Tag tut und wenn man das seit 60 oder 65 Jahren tut, so kommen eine ganze Menge Seiten heraus, wie wir wissen. Er korrigiert in der Handschrift und die Handschrift wird dann abgetippt, aber dass er Dinge zweimal schreibt, kommt sehr selten vor. Daher die Langsamkeit seines Arbeitens und also die geringe Ernte des Tages, die sich aber eben bereits in einer Woche in eine ganz ansehnliche Ernte verwandelt hat und die sich im Laufe dieses langen Lebens ja in eine mindestens also räumlich sehr große verwandelt hat. Der normale Arbeitstag wird nicht selten, mindestens 1-2 Mal im Jahr, unterbrochen durch Reisen, die er unternimmt, durch Vortragsreisen, die früher, als er noch jünger war, häufiger waren, insbesondere in Amerika, und auf denen das Leben dann, sein Leben, einen ganz anderen Gang geht. Während dieser Vortragsreisen arbeitet er nicht am Hauptwerk. Er schreibt gelegentliche kleine Artikel, er muss kleine Reden vorbereiten. Und diese Vortragsreisen animieren ihn. Es ist etwas, woraus er wiederum Eindrücke schöpft für das Hauptwerk. Aber während ihrer wird an dem Hauptwerk nicht gearbeitet. Ich habe ihn häufig begleitet, insbesondere im Anfang, auf seinen amerikanischen Vortragstourneen, den sogenannten Lecture Tours, wo er nun entweder über Nietzsche oder über den kommenden Sieg der Demokratie, je nachdem, also halbpolitisch oder kulturpolitisch gesprochen hat, und kann da nur seine Tapferkeit rühmen. Tapfer allein ist es schon, wie er sich freiwillig unter den epischen Lasten beugt, immer gebeugt hat, die er sich selbst auferlegt hat, sein Ethos des Fertigmachens, wie er nämlich zum Beispiel an einem Buch wie den Josefsgeschichten, der biblischen Tetralogie 16 Jahre geschrieben hat. Und dies, während die Welt um ihn herum in Brand stand und während dieser Brand ihn persönlich außerordentlich nah berührte, während er selbst halb verbrannt wurde und während seine Bücher in Deutschland verbrannt wurden, schrieb er mit etwas, was ich nur Tapferkeit nennen kann, an diesem Werk weiter und führte es zu einem guten Ende. Ich erinnere mich jetzt an einen besonderen Vorfall, und das war sein Vortrag Appell an die Vernunft, den er hielt in dem großen Saal der Berliner Singakademie, und zwar im Anschluss an die Septemberwahlen, die deutschen Septemberwahlen des Jahres 1930. Wie Sie sich erinnern werden, meine lieben Hörerinnen und Hörer, läuteten diese Septemberwahlen des Jahres 1930 das tausendjährige Reich ein. Er aber versuchte, den Glocken mit seiner schwachen Stimme zu widersprechen. Er versuchte damals noch einem großen Publikum, das ihn mochte und schätzte, zu erklären, dass es nun unbedingt nötig sei, dass Bürgertum und Sozialdemokratie sich zusammentäten gegen die heraufziehende braune Barbarei. Gut, er sprach, war von München von seinem Schreibtisch aufgestanden, nach Berlin gefahren, eigens um diese Rede zu halten, eine Sache, die ihm an sich gar nicht lag. Er fühlte sich dringend verpflichtet. Er sprach. Es waren eine Menge Nazis, zivil verkleidet, im Saal verteilt. Insbesondere gab es da Herrn Arnold Bronnen, der mit blauer Brille anwesend war, dennoch aber den Umsitzenden unverkennbar. Und bereits nach 10, 15 Minuten brach Unruhe im Saal aus. Er sprach weiter. Mikrofone hatte man damals bei solchen Gelegenheiten noch nicht, Lautsprecher hatte man noch nicht. Es war also sehr, sehr schwer für ihn, mit seiner Stimme gegen das Geschrei aufzukommen. Es war nicht nur schwer, es war sogar unmöglich, es wäre unmöglich gewesen, wenn nicht mit der Zeit die Majorität der Zuhörer, die ihn ja doch eben hören wollten, die Störenfriede aus dem Saal vertrieben hätten. Komisch war es aber, wie er da stand. In der ersten Reihe saß sein alter Verleger, der nunmehr verstorbene, vortreffliche S. Fischer, mit seiner lieben Frau. Und diese Frau Fischer aus der ersten Reihe sprach immer, während der Pausen, wo also getobt wurde, sprach sie dringlich flüsternd zu ihm hinauf, möglichst bald Schluss machen. Nun, also das war nicht so ermutigend, er machte auch nicht Schluss. Die Störenfriede wurden schließlich entfernt, aber es kam dahin, dass das ganze Publikum sich von den Sitzen erhoben hatte, mit dem Rücken zum Sprecher, um zu fordern, dass diese Radaumacher den Saal verließen. Und diesen Augenblick nun, da mein Vater auf dem Podium stand, in einer Sprecherpose doch immerhin, und das ganze Publikum der Singakademie mit dem Rücken zu ihm dastand, diesen Augenblick fotografierte, gar nicht dumm, es war eines der intelligentesten Dinge, muss ich sagen, die der Völkische Beobachter je getan hat, fotografierte der Fotograf des Völkischen Beobachters, und das Bild erschien nachher mit der Unterschrift, ganz schlicht, Thomas Mann hält einen Vortrag. Also er stand da, das ganze Publikum stand auch da, mit dem Rücken zu ihm. Es war tapfer. Im Übrigen ist er ein Mensch, der sich im Ganzen, seitdem ich ihn kenne, eigentlich wenig verändert hat. Er hat sich entwickelt, natürlich, er ist auch älter geworden, obwohl seine Art zu altern eigentlich darin besteht, zu bestehen scheint, dass er zarter wird, aber nicht eigentlich sehr viel älter zu werden scheint. Er wirkt noch heute auf Beschauer, die nicht genau wissen, wirkt er wie ein Mensch von gegen Ende 60, könnte sogar manchmal Anfang, Mitte 60 sein und verändert sich also nicht sehr. Der Persönlichkeitskern ist außerordentlich konstant. So ist es auch mit dem Material, mit dem er arbeitet. Das heißt, es gab von Anfang an bei ihm schon sehr früh gewisse Grundmotive in seiner Arbeit, in seinem geistigen Leben, und diesen Grundmotiven hat er im Grunde die Treue bewahrt. Sein Leben, wenn ich das noch sagen darf, sein Leben und sein Werk wären, so wie sie sind, schwer vorstellbar ohne genau die Frau, die er sich ausgesucht hat und die er gewann und die das absolut und einzig Richtige für ihn war. Es war eine merkwürdige Konstellation damals. Er war noch ein Junge in Lübeck. Da heftete er mit Reißnägeln ein Bild an die Wand seines Schülerstübchens dort. Und das Bild war eine Reproduktion von einem Gemälde von Karl Bach. Es hieß Kinderkarneval, stellte 5 Kinder dar, kleidsam als Pierrots verkleidet, 4 Jungen und ein Mädchen, die der junge Tommy aus irgendwelchen Gründen ganz besonders anziehend fand. Das Bild war sehr populär im Deutschland von damals. Es lag überall aus, man konnte die Reproduktionen kaufen. Er stand sich diese Postkarte und nagelte sie mit Reißnägeln an die Wand. Wer waren die Kinder? Das kümmerte ihn gar nicht. Genug, dass sie ihm zuschauten, wenn er sich mit seinen Schulaufgaben plagte. Als er dann freilich ein paar Jahre später in München dem Mädchen Katja begegnete, das mit ihren Brüdern Modell gestanden hatte zu jenem Bild, da wollte der Erwerb jener Postkarte ihm von schönster Vorbedeutung erscheinen. Die Augen des kleinen Mädchens, die Augen, die er kannte, so lange schon kannte und liebte, da waren sie wieder. Forschend ruhte ihr Blick auf ihm, während der Mund scherzte. Die beiden, die ihre goldene Hochzeit begangen haben, vor ein paar Monaten, haben sehr, sehr viel Ernst zusammen ausgestanden, aber sie haben auch sehr, sehr viel zusammen gelacht. Sie haben sehr viel gescherzt. Denn nicht nur ist meine Mutter, heute 72-jährig, eine Frau von ungeheuer viel Witz und Drollerie, sondern auch TM, der Vater, von dem manche meinen, er sei vielleicht ein bisschen steif, er sei vielleicht ein bisschen unkomisch, kann ungeheuer komisch sein. Er ist äußerst dankbar für Albernheiten, die andere für ihn aufführen. Das dankbarste Publikum von der Welt. Wobei Goethe mir einfällt, der sagte, man könnte die Leute wohl amüsieren, wenn sie nur amüsabel wären. Ich hoffe, meine lieben Hörer und Hörerinnen, dass Sie ein bisschen werden lachen können bei der Vorlesung, die Sie jetzt erwartet. Sie werden etwas hören aus dem Krull. Mein Vater wird es vorlesen. Und ich schließe diese sehr improvisierte, private, kleine Unterhaltung mit Ihnen und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Erika Mann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1955. In diesem Jahr ist ihr 120. Jubiläum. 1958, Erika Mann war aus dem Exil in Amerika wieder zurückgekehrt, ist sie in einem Gespräch im Hessischen Rundfunk gemeinsam mit Theodor W. Adorno zu hören. Adolf Frisé stellte die Fragen. Wir bleiben wirklich zunächst bei dem Untertitel zu unserer Sendung. Erfahrungen der Zurückgekehrten. Erfahrungen, das ist Praxis. Das bedeutet konkrete Situationen. Ich darf Sie bitten, Frau Erika Mann und Herr Professor Adorno, vielleicht zunächst einmal ganz greifbar dem Thema einen Aspekt zu geben, der im Bereich Ihrer eigenen Erlebnisse beschlossen liegt. Das ist sehr willkommen, Herr Dr. Frisé. Ich glaube, es wird gescheiter sein, wenn wir den Anfang, diesen empirischen Anfang, Herrn Professor Adorno zuschieben. Ja, also, liebe Erika, ich nehme den Ball gerne auf, den Sie mir zuspielen. Und ich darf vielleicht eine der ersten Erfahrungen wiedergeben, die ich bei der Rückkehr machte, in Paris. Ich war bis sehr spät in der Nacht, das war vielleicht 2 Uhr, bei einem befreundeten Komponisten. Und er brachte mich von seiner Wohnung am Quai Voltaire zurück in mein Hotel, das Lutetia, auch auf der Rive Gauche gelegen, am Boulevard Raspail. Ein ziemlich weiter Weg, der durch sehr alte, enge Pariser Straßen führt. Und ich hörte in diesen einsamen, gepflasterten Straßen zum ersten Mal wieder das Echo